Stunde von deinen Problemen. Ich nicke und weiß nicht, wovon wir eigentlich reden. Aber gut, das wollte ich ja erreichen. Du hast jetzt Vertrauen zu mir und ich einen Steifen. Ich überlege mir, ob du beim Ficken auch so leckert oder böse guckst. Du bist dir sicher, dass ich ehrlich bin? Ich bin mir sicher, dass du Penis lutschst. Denn du machst auf Mauerblümchen, doch du trägst nichts drunter und verträgst kein Alt, wirst allmählich munter, Baby. Nimm all deinen Mut zusammen und gestehst dir ein, wir beide passen gut zusammen. Denn du siehst heiß aus und ich hab Bling Bling. Steig in den Porsche, es macht Wim Wim. Komm mit, steig ein, scheiß drauf, komm rein, trink aus, entspann dich, leg dich hin. Nimm sie an die Hand, nimm sie in dein Cabrio mit. Nimm sie in der Bahn, nimm sie dann in dein Mario mit. Nimm sie in den Arm, nimm sie dann gleich beim Wort. Nimm sie auf dem Küchentisch, auf der Kommode, an jeder bedenklichen Ort. Zum Glück kann ich dich nicht mehr reden hören durch den Fahrtwind. Ich fahr so schnell ich kann direkt zu meinem Apartment. Erst steigen wir aus meiner Karre, dann aus den Klamotten. Ich kann's nicht mehr erwarten, endlich anzufangen zu poppen. Du trägst bloß noch deine High Heels, ich bloß noch meine Karatehose. Du bist schon allein, dann fang ich ohne noch die Schokoladensauce. Ich wusste doch, niemand lässt meine Massage kalt. Oh mein Gott, Mädchen, du bist halb Mensch, halb Blase, bald. Du hast einen wunderschönen Popo, ich will dich von hinten stopfen. Gib es einfach zu, du stehst auf Schinken klopfen. Du bist gelenkig, das Zimmer wird zum Zirkuszelt. Ich dachte, Frauen machen sowas nur für unerhört viel Geld. Komm mit, steig ein, scheiß drauf, komm rein, trink aus, entspann dich, leg dich hin. Nimm sie an die Hand, nimm sie in dein Cabrio mit. Nimm sie in der Bahn, nimm sie dann in dein Barrio mit. Nimm sie in den Arm, nimm sie dann gleich beim Wort. Nimm sie auf dem Küchentisch, auf der Kommode, an jeder bedenklichen Ort. Ich glaub, ich wurde noch nie so rührend geweckt. Erst kriege ich noch einen Job und dann Frühstück ans Bett. Mir ist schon klar, dass ich jetzt einen Platz in deinem Herzen hab. Das hat dir doch gefallen gestern mit dem Kerzenwachs. Erst hast du Sperma und dein Blut geleckt. Es hat dir gut geschmeckt, du weißt jetzt, ich bin gut im Bett. Du hast gecheckt, dass ich es dir besorgen kann. Ja, ich rufe dich dann morgen an.